Erster, dies ist eine Botschaft von Gott, die er Israel durch den Propheten Maleachi gab. Zweiter, Gott sagt, ich liebe euch. Aber ihr fragt, wie hast du uns deine Liebe gezeigt? Gott antwortet, Esau und Jakob waren Brüder, doch ich liebte Jakob. Dritter, ich hasste Esau, deshalb machte ich seine Berge zu einer Wüste und gab sein Land den Schakalen der Wüste. Vierter, wenn Edom denkt, unser Land ist zerstört, aber wir können die Ruinen wieder aufbauen, dann sagt Gott, der Herr der Heere, sie mögen bauen, aber ich werde es wieder zerstören. Deshalb wird man sie Land der Sünde nennen und das Volk, dem Gott für immer zürnt. Fünfter, ihr werdet es selbst sehen und sagen müssen, Gott ist groß, viel größer als nur in Israel. Sechster, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Diener seinen Herrn. Gott, der Herr der Heere, fragt euch Priester, die ihr seinen Namen entehrt, wenn ich euer Vater bin, wo ist dann die Ehre für mich? Und wenn ich euer Herr bin, wo ist der Respekt, den ihr mir schuldet? Ihr fragt aber, wie haben wir deinen Namen entehrt? Siebter, ihr bringt unreine Opfer auf meinen Altar. Und ihr fragt noch, wie haben wir dich entehrt, obwohl ihr sagt, der Tisch Gottes ist nicht gut genug für uns. Achter, wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, das sei nicht schlimm. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Tier opfert, ist das für euch auch nicht schlimm. Gott, der Herr der Heere, sagt, versucht doch einmal, so ein Tier eurem Statthalter zu schenken. Würde er sich darüber freuen oder euch gnädig sein? Neunter, ihr versucht jetzt, Gott um Gnade zu bitten, damit er euch barmherzig ist. Aber Gott, der Herr der Heere, fragt, da ihr so gehandelt habt, kann ich dann noch jemandem von euch Gnade erweisen? Zehnter, Gott, der Herr der Heere, wünscht, dass jemand die Tempeltüren schließen würde, damit ihr nicht länger vergeblich Feuer auf seinem Altar anzündet. Er sagt, ich habe keine Freude an euch und will keine Opfer von eurer Hand. Elfter, denn von Osten bis Westen ist mein Name bei allen Völkern groß. Überall werden meinem Namen Weihrauch und reine Opfer dargebracht, weil mein Name bei den Völkern groß ist, sagt Gott, der Herr der Heere. Zwölfter, ihr aber entehrt meinen Namen, indem ihr denkt, der Tisch Gottes ist unwichtig, und das Essen, das wir dort bekommen, ist uns zuwider. Dreizehnter, ihr sagt, was für eine Mühe ist das alles, und ihr verachtet es, sagt Gott, der Herr der Heere. Ihr bringt gestohlene, lahme und kranke Tiere als Opfer dar. Gott fragt, sollte ich solche Opfer von euch annehmen? Vierzehnter, verflucht sei der Betrüger, der ein männliches Tier in seiner Herde hat und ein Versprechen ablegt, aber dann Gott ein schlechtes weibliches Tier opfert. Denn ich bin ein großer König, sagt Gott, der Herr der Heere, und mein Name wird unter allen Völkern gefürchtet.